Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Willkommen zum Hörspiel Meine Grabinschrift von Herbert Achternbusch. Obwohl der Titel einen letzten Willen, einen Abschied erahnen lässt, können wir Herbert Achternbuschs Texte wohl nie ganz ohne Doppelsinn betrachten. Vielleicht soll die Grabinschrift, in den Stein gemeißelt, einen Satz, einen Wunsch, einen Namen assoziieren. Etwas, das feststeht und überdauert, eine Botschaft an die Leser. Achternbusch spricht von sich und von seinem alter Ego, seiner Schreibperson. Der Text beschreibt einen Findungsprozess. Der Dichter erfindet seine Figuren, seine Geschichten zufällig. Zufällig taucht ein Wort in einem früheren Text auf und setzt eine Assoziationskette frei, die Fantasie beginnt zu arbeiten. Achternbusch schreibt: Das Hirn funkte zwischendurch anscient. Zur geschriebenen Sprachebene stieß das Wort anscient nicht durch. Dann Ancestor. Wer weiß aus heiterem Himmel, was das heißt? Ancient heißt alt und Ancestor heißt Ahne. Hatte mich mit Amenhotep ein alter Ahne besucht? Der altägyptische König und auch Hatschepsut, die erste der vornehmen Frauen, sind nur einige Figuren aus dem alten Ägypten, die bei dem Dichter vorbeischauten. In ihren Gräbern wurden Skarabäen gefunden, mit Inschriften versehene Käfernachbildungen aus Stein, die sinnbildlich sind für Auferstehung und Leben, aber auch Auskunft über den Verstorbenen und seine Taten geben. Im Anschluss an das Hörspiel senden wir eine Lesung mit Herbert Achternbusch. Amenhotep. Wenn ich Nil heiße und im Nil schwimme, dann schwimmt der Nil im Nil. Wenn ich aber Nil kalte und im Nil treibe, dann bin ich ein totes Nilpferd. Das ist wie mit dem Pharaonenkult. Und weil ich davon so wenig weiß, fällt mir so viel ein. Wenn ich aber mehr wüsste, würde mir mehr auffallen. Und da das Wissen eine Leiter ist, die an nichts angelehnt ist, könnte ich, je höher die Wissen sprossen, desto tiefer fallen. So falle ich nur herab und stehe wieder auf und steige wieder hinauf. Aber am meisten lachen die Leute, wenn man die Leiter auf der Schulter trägt, sich umdreht und einem anderen den Kopf abschlägt. Die Häuser fallen zusammen, die Sitze fallen zusammen, die noch standen, als ich in Kairo war. Unter Trümmern fand ich ein zertrümmertes Paar. Ohne Kopf, ohne Schopf. Aber noch sitzen sie da. Schatten und Licht. Schitten und Nacht. Schittan. Entlucht. Amenhotep. Herbert Achternbusch. Meine Grabinschrift. Amenhotep. Mein Name ist Amenhotep. Mein Lehrer war Amenophis, Sohn des Apu. Zu einer Familie, die über Generationen Schreiber hervorgebracht haben, gehöre ich nicht. Meine Anfänge liegen im göttlichen Dunkel, in der Weisheit unseres Gottes Tod. Als Amenhotep tauche ich auf an den Gestaden des Nordmeeres. Am Morgen lief ich zu den Bauern, die auf ihren Feldern schufteten, und fragte sie, ob sie meine Eltern sein wollten. Wollt ihr meine Eltern sein? Wollt ihr meine Eltern sein? Erschöpft ging ich am Abend wieder gegen das Meer und legte mich in eine Sandkuhle. Eines Tages legte eine Frau auf dem Feld ihre Hand auf meinen Kopf. Willst du meine Mutter sein? Fragte ich. Ja, sagte die Frau. Ich habe nur Mädchen und möchte einen Jungen wie dich. Komm mit. Und sie nahm mich mit in ihr Dorf. So begann mein Weg zum königlichen Schreiber niedrigen Ranges. Ich machte mich mit dem Gottesbuch vertraut, erkannte die Macht Tods und ging sehr klug mit seinen Geheimnissen um, so dass ich alle Probleme zu lösen wusste und bei einer jeden Gelegenheit einen Rat erteilen konnte. Am schwierigsten aber ist, das eigene Problem zu lösen, was endgültig nur mit der Schrift geht. Welches Zeichen? Das übliche. Hase, mit Ohren oder ohne? Mit, du Narr. Ich weiß, wie selten es bei uns ist, sich selber zu beschreiben. Denn wir alle gehen lieber vor dem Flug einher, als dass wir hinter dem Flug hingen im Schweiße unseres Angesichtes. Die Arbeit des Bauern wird gering geschätzt und schlecht entlohnt. Kunstvoll gearbeitete Schmuckstücke und feine Leinenstoffe kennt er nicht. Auf dem Rücken der Bauern erhebt sich aber unser Reich und seine Ordnung, die anzuzweifeln doch niemand gewagt hat. So wird es von allen vermieden, dass der Bauer etwas über sein Leben, seine Person, seine eigene Sicht, seine niedrigen sozialen Stellung und sein hartes, aussichtsloses Schicksal erfahren könnte. Seine kotigen Überreste überlässt man der Wüste, einer flachen Grube im Sand. Kein Stein kündigt von ihm, kein Name. Oh, wozu haben wir Namen im Leben, wenn sie uns im Tod nicht mehr gehören? Der Bauer ist nach seinem Tod ein Sandkorn, ein Grashalm ist mehr, eine Fischhuppe, eine Vogelfeder, eine Sandlaus. O Osiris, unser ist nur dein Verschwinden in der Nacht. Und es ist schwer, dir dankbar zu sein, dass du die Sonne in deinem Karren wieder ans Tageslicht ziehst, unser eins zum Knochenrauben. So schreibe ich hier in der Nacht, was ein jeder weiß in diesem Reich am Nil, aber noch keiner zur Ansicht gebracht hat. Sind unsere Herzen denn aus Eisen, dass wir das sprachlose Entsetzen der Bauern nicht notieren? Am Anfang ist das Grab. Das haben wir gelernt. Am Anfang ist der Bauer. Am Anfang ist der Dreck. Am Anfang ist der Steuereinnehmer. Und dann kommt der Bauer, der nichts zu geben hat, weil ihm die Spatzen alles weggetragen haben. Nur der Bauer. Der Bauer bleibt. Mit einem Strick wird ihm ein Sandkorn um den Hals gebunden, der ihn zu Boden zerrt. Aber der Bauer ist auch an einen Pfahl angebunden, sodass der Sandkorn den Boden nicht erreichen kann. So wird der Bauer mit der aufgebürdeten Last auf dem Dorfplatz zur Verzweiflung gebracht. Der Wind vertrocknet ihn, die Sonne verbrennt ihn und die Schande von den Vorübergehenden verätzt ihn. Hat es schon einmal einen Schutzbrief für den Bauern gegeben? Selbst einen königlichen Schutzbrief hätte der Steuereintreiber fern vom Hof sofort zerrissen. Dazu kommt der Krieg, der Steinbruch. Das Schlimmste bleibt das Dorf. Das Allerschlimmste aber ist die Hütte des Bauern. Das Haus des Bauern hat kein Fenster. Die Türe des Bauern ist ein schwarzes Loch. Das Zimmer des Bauern trägt zusammengestampfter Dreck, in dem in der Nacht die Männer, die Frauen, die Kinder und das Vieh stecken. Hier gibt es nichts zu stehlen. Nicht selten ist der einzige Wasserkrug entzwei. Erhebt sich der Bauer am Morgen, steht er in stinkenden Abfällen, in Viehmist und menschlicher Scheiße. Seinen Kopf kann er nicht heben, sonst durchstößt er das Dach. Und so beschafft sich der Bauer sein Brennmaterial mit Scheiße. Verschmierte Kinder sammeln mit ihren Händchen die Scheißhäufchen ein und werfen sie mit großem Geschick und Schnelligkeit in einen Korb auf ihrem Rücken, aus dem dann die Fäkalien heraustropfen. Diese Kinder kennen keinen Namen einer Blume. Nur die Schädlinge wissen sie zu bezeichnen, alle aus dem Tierreich. Viele Bauern sehen schlecht, haben ein Auge verloren oder sind völlig blind. Alle. Alle leiden unter entzündeten, eiternden Augen. Noch sehe ich dich, doch ist deine schöne Gestalt von Eiter umgeben, dem Eiterrand in meinen Augen. Niemand ist es gegönnt, in der Hitze zu rackern und am Abend 80 Zentimeter lange Würmer aus den Adern zu ziehen. Und das nichts als für Brot, das der Bauer verschlingt und sich trotzdem die Zähne abschleift, weil das Brot mit Staub und Sand durchsetzt ist. Krank ist ein Bauer immer, doch ist er sterbenskrank. Verabreicht ihm ein Quacksalber, Katzendung und Ochsengalle, vermengt mit dem Urin eines Schreibers. Tausendmal hat diese Medizin nicht gewirkt, doch der Bauer glaubt an diese Arznei. Wie er ja auch nicht merkt, wenn ihm seine Getreideration mit einem falschen, zu kurzen Maß abgefüllt wird. Alles. Alles muss der Bauer nur bei sich merken. Verliert er die Haare? Meint er nur, die Sonne sei heißer geworden. Flieht er aus seinem Dorf, meint er, es hätte sich was geändert. Für ihn, den Schwächsten unter allen Schwachen, hat es keinen Sinn, auf Veränderung zu warten. Und weil er verachtet und geprügelt wird, kann er nur erwarten, zu Tode geprügelt zu werden. Weil ihm niemand Mitleid zugesteht, kann ihm auch niemand helfen. Das sind meine Worte. Das Vieh wird höher als der Bauer geschätzt. Und er ist sich selbst böse. Nicht alle, die keine Sandalen tragen, greifen zum Pflug, denn sie wissen nicht, wie das geht. Von Löwen umzingelt, flüchtet der Bauer in den Nil. Vor lauter Furcht erblindet, kann er nicht sagen, da ist ein Krokodil. So hat er nicht einmal in seiner Todessekunde das geringste Wissen gehabt, wen er eigentlich ernährt. Und doch ist kein Bauer fähig, einen Affen zu beneiden. So weit fehlt es bei ihm. Hast du das? Ja. Nun, Sid, schreibe nicht und höre mir zu. Wenn du etwas anderes schreibst, als man schreibt, bist du verstoßen. Am Rande der Sümpfe kannst du dann mit deiner einzigen Grasmatte hinter den Rindern herrennen. Dein Lendenschurz wird dir von den Hüften faulen. Deine Haut wird dir von den Knochen faulen. Du wirst stinken. Nur gut, dass du nicht mehr weißt, was mit deinen Knochen geschieht. Selbst die Hunde können nichts mehr damit anfangen. Also, sprich nie davon, dass du meinen Text geschrieben hast. Ich habe ihn selbst geschrieben und deswegen muss er fehlerfrei sein. Ich habe dich, Sid, gewählt. Kannst du das in deinem Herzen behalten? Wo immer du willst, behalte ich deine Worte. Gut. Nun aber das Kind in der Sandkuhle am Meer. Ist es nicht weniger als ein Sandkorn? Nicht weniger als ein Wassertropfen? Ein Sandkorn mit Haaren wäre viel. Ein Wassertropfen mit Gefühl wäre alles. Aber ein Kind ist ein Nichts. Die Angst hat längst das Kind aufgefressen. So ein Kind ist die reine Angst. Das ist nicht das Götterzeichen. Meide das Furchtzeichen. Nimm das Angstzeichen. Für Furcht nimmt man das Krokodil. Für Angst aber die Nacht. Endlose Nacht. Die mit der Schlange, die sich krümmt und krümmt. Ja. Wollt ihr meine Eltern sein? Wollt ihr meine Eltern sein? Ich will deine Mutter sein. So hatte ich eine Mutter. Ich war ihr Bub. Ich musste nicht Dung sammeln für die Herdstelle. Ich bekam eine Grasmatte, die ich an die Herdstelle legen durfte. Meine Mutter zeigte mir, wie man einen Besen bindet. Ich durfte die Herdstelle säubern. Ich durfte den Dung verheizen, den meine Schwestern einsammelten. Und konnte sie kaum von dem Dreck unterscheiden. Hätten die Dreckhaufen wimmern können, hätte ich noch mehr Schwestern um mich gehabt. Wer Zähne hatte, hatte Zahnschmerzen. Wer Haut hatte, hatte die Krätze. Wer Öffnungen hatte, eiterte. Meine Mutter glaubte mir den Dreck vom Körper. Einmal im Monat rieb sie mir Wunden mit einer Baumsalbe ein. Mit ihrer Spucke tilgte sie viele Flecken auf meiner Haut. Sie schnitt mir das verfilzte Haar. Ich konnte in der Hütte aufrecht gehen, weil ich noch zu klein war, an das Dach zu stoßen. Ich war ein fähiger Körper geworden. Kamen die Steuereintreiber, stieß mich meine Mutter in die Nähe des Schreibers. »Zeige dich ihm«, sagte sie, »gehe auf und ab, lehne dich nicht an den Baum, krümme dich nicht, du bist kein Wurm mehr.« Vom kostbaren Speiseöl hatte sie mir eine Handvoll eingerieben und auf den Kopf eine Lilie gedrückt. Huri hieß der Schreiber, der noch königlicher Rekrutenschreiber werden sollte und schließlich im Rang eines Oberbeamten in der Tribes starb. »Wie heißt du?«, fragte er mich. Ich sah zur Mutter hin. »Er heißt Amenhotep, Herr, und ist mein Augapfel, frei von allem Ungeziefer. Komm näher«, sagte er. »Wie ist dein Name?«, fragte er mich. Nun stand ich zwar bei ihm, war aber angewachsen. Ich sehnte mich in meine Sandkuhle am Meer zurück, wie sich ein jeder Regentropfen in das Meer zurückzusehnen scheint. Er zog mich noch näher zu sich. »Ich meine den Namen, den du dir selber gegeben hast.« Ich verstand ihn nicht, aber seine Worte haben etwas in mir berührt, das mir den Zugang zu den höchsten Ämtern zu ermöglichen schien. »Mach schon«, sagte er. Sein Kopf war auf der Höhe meines Mundes und ich flüsterte ihm ins Ohr, Ich bin der, der die Dinge kennt. Und wieder sehnte ich mich in die Sandkuhle zurück, denn ich befürchtete hohes Gelächter. Er fuhr mir mit der freien Hand über meine Stirn und mit der Schreibhand berührte er meinen Hintern. Wunderbar das Gefühl, wie er seine Schreibfeder durch meine Arschbacken zog. Meine Hoden kräuselten sich wie ein frisch geschlüpftes Küken und mein Schwänzchen erhob sich, wie ein eben geschlüpftes Krokodil sein Köpfchen hebt. Wenn du nächstes Jahr noch lebst, nehme ich dich mit in die Stadt. Er gab mir eine zuckersüße Dattel. Ein Jahr lang trug ich den Kern wie ein Amulett rum, damit es den Tod verscheuche. In dem längsten Jahr meines Lebens, das nun folgte, starb meine Mutter und ich drohte wieder zu verdrecken. Ich wusste nur, dass ich in dem bleiben musste, was meine Mutter ist. So sagte ich mir ein jedes Mal vor dem Einschlafen, Mutter, ich will deinen Namen schreiben, damit man sagen kann, du hast Glück gehabt. Mutter, ich will dir das Zeichen geben, damit du lebst, wenn man dich liest. Und dein Auge aus der Nacht blitzt, wo die Tiere hausen und sich fressen und fressen. Da erschien mir die Mutter im Traum und sagte, Amenhotep, du kannst mich nicht vergessen. Ich habe jetzt viel Zeit zum Waschen, viel mehr, als ich im Leben auf der Erde hatte. Ich wasche und wasche, damit keiner meiner Lieben mit beschmutzter Unterhose über das Firmament wandern muss. Ja, denn die Dauer ist unser. Niemand soll bemerken, dass ich diesen Waschstein in der Hand halte, jetzt in der Hand halte, außer dir, mein Bub. Das waren meine ersten Besitztümer. Ein Dattelkern und Waschstein. Mit dem Stein versuchte ich, mich sauber zu halten, aber es gelang mir schlecht. Der Vater schickte mich auf das Feld und verweigerte mir jede Nahrung. Er schlug mich, riss mir die Haare aus, wenn ich nicht mehr jammerte, aber ich konnte nicht mehr jammern. Nicht einmal in meine Sandkuhle mehr wollte ich zurück. Ich wollte von mir wegfliegen, wie ein Fliegenschwarm von einem Scheißhaufen auseinanderfliegt, wenn man ihm zu nahe tritt. Ich hatte meinen Dattelkern vergessen, den Waschstein verloren. Ich zog den Dreck an, wie ein Scheißhaufen die Fliegen anzieht. Als mir im Traum wieder Mutter erschien, dachte ich, ich sei tot. Sie sagte, Amenhotep, ist doch etwas von diesem Sesamfladen. Du bist so blass, so mager, so wund unter all dem Dreck. Du kannst nicht mehr hinter dem Büffelgespann gehen. Du erträgst die Hitze nicht mehr. Dein Kopf ist dir zu schwer. Da rief der Vater dazwischen, sei doch endlich ruhig, dass ich auf die Schakale hören kann. Ihr kümmert euch nicht um die Ziegen, wenn ihr nicht auf die Schakale hört. Wer soll von eurem Geplapper satt werden? Wer Zeit hat, kann selbst dem Nil lauschen. Nur Dummköpfe seid ihr. Ihr meint, es kommt etwas zu euch? Da müsst ihr schon hingehen, wenn ihr Zeit habt. Zu uns kommen nur die Schakale. Auch sie wollen von uns nur was zum Fressen. Die Kitzlein wollen sie. Da sagte ich, Amenhotep, ich gehe hinaus und verscheuche die Schakale. Und meine Mutter gemahnte mich nicht zu vergessen, in die linke Ecke des Zimmers zu spucken, damit ich nicht mehr zurückfände. Und ich sagte beim Hinausgehen, ich gehe, ich gehe. Ich kriege auf jeden Fall Angst, egal was ich mache. Egal was ich mache, ich kriege auf jeden Fall Angst. Wir möchten so gern eine fremde Macht über uns haben, die uns lenkt und führt. Aber wir haben keine Macht über uns, genau gesehen. Wisse, dass dich die Krokodile nicht begleiten werden. Aber stets wird die Angst vor den Krokodilen anwesend sein. Und wenn wir sie mit den heiligen Zeichen bannen wollen, ist für mich außer Zweifel, dass wir sie erst herbeirufen. Wir Schreiber nähren nichts als die Angst. Und Trost gibt es nicht für unsergleichen. Aber wenn du erst einmal das Gewicht der Sprache aufhebst, ist sie nicht mehr schwer. Doch vorerst lebte ich noch mit den Ziegen unter freiem Himmel und betrat nie mehr das Stinkloch meiner Eltern. Ich machte, was die Ziegen machen, die ja auch nicht verdreckt sind. Dazu schleckten sie mich ab, weil ich Salz an mir hatte. Da lernte ich, was Lachen ist. Die Leute meinten, dass ich wie die Ziegen meckere, aber ich lachte. Und wenn es später so viele Male nicht angebracht war, im Gesicht zu lachen, dann lachte ich im Bauch. Und seit ich alt bin, kann ich auch mit meinen zittrigen Beinen lachen. Endlich kam Hori nach dem Dreschen wieder. Es dauerte eine Ewigkeit, bis man ihn in einer Sänfte herangetragen hatte. Nun war Hori ein kleiner Advokat und wusste nichts von den göttlichen Dingen, die, wie die Menschen meinen, die Welt zusammenhalten. Man hat ihm auch eine Schriftrolle voller Angaben zur Buchhaltung mit ins Grab gegeben. Hori hat gern Bier getrunken, auch über den Durst. So habe ich ihm Bier in seine Grabkammer gegeben und an der Wand die tierköpfigen Götter gebeten, sie möchten mit ihm das Bier trinken, denn es bestünde die Gefahr, wenn er alles Bier allein tränke, dass er sie, die tierköpfigen Götter, nicht mehr kenne oder zumindest nicht mehr unterscheiden könne. So meinen die Menschen, zu den Göttern zu gehen und meinen sogar noch, die Götter gingen ihnen entgegen. Hori kannte mich nicht mehr. Er ließ nach Amenhotep fragen. Da standen 15 Amenhotep auf dem Dorfplatz, und Hori erkannte mich nicht unter ihnen. Er ließ sich alle Jungen umdrehen und er wählte den mit dem schönsten Po. Das war ich. Ja, das war ich. Er nahm mich mit. Nun sah ich Herrlichkeiten. Stundenlang musste ich mit dem Gesäß auf einer Stange balancieren, damit sich wohlgefällige Muskeln herausbildeten. Ich bekam ein silbernes Kettchen um den Bauch. Meine ersten Schamhaare wurden in einer mit Türkisen aus dem Sinai besetzten Streichholzschachtel in der Nähe der Hausdüfte aufbewahrt. Die ersten Jahre lernte ich gut, frei von einem jeden Gedanken. Am längsten aber währte es, mich an Sandalen zu gewöhnen. Ein Schluck Bier täte jetzt gut. Ausdrücklich hast du gesagt, wir gehen heute nicht mit Bier an den Nil. Ich habe genug Bier getrunken. Selten bekommt der Bauer Bier. Aus den Frauen habe ich mir nie viel gemacht, aber Bier habe ich immer sehr gern getrunken. Das Bier war ein Teil von mir. Ohne Bier hätten es meine Gedanken nicht so getrieben, abgesehen davon, ob das nun gut war. Nun, da wir mit dem Grabtempel unseres Thutmoses in Theben fertig sind, sehe ich nichts mehr vor mir. Getrau dir nur, die Götterzeichen mit dem Namen deines alten Lehrers in Verbindung zu setzen. Ich beneide den Pharao nicht um seinen Sarkophag. Du weißt, wen ich wirklich liebte, deren Namen wir nicht mehr gebrauchen dürfen. Unsere Makare Hatschepsut, die Königin der Könige. Für immer soll sie verschwiegen sein. So lass mich von dem Mädchen berichten, dem ich den unverfänglichen Namen Psut gab. Sie war das Ereignis meines Lebens. Schreib, Pferd. Abgesehen von dem zweiten Ereignis meines Lebens, das man selber ist. Schreib, Eule. Nun schreibe, was ich zu Psut sagte, eben hier in der Gegend, wo ich mit ihr war. Also sprach ich, dein Genügen macht es mir so schwer, selber genügsam zu sein. Wenn du einen Traum hättest, an dem ich mitträumen könnte, müsste ich nicht alles verwerfen, was ich mitgekriegt habe, und könnte in Ruhe leben, ohne in mir zu suchen und zu suchen, was ich nicht finde. Mir bleibt nur die Schrift. Das Brot schmeckt frisch am besten. Dann wird es hart und gefährdet deine Zähne. So ist es auch mit der Schrift. Hingesetzt erfreut sie die Augen des Schreibers und sättigt seinen Hunger nach. Ich weiß nicht was. Noch alt geworden. Verwirrt die Schrift den Leser, strapaziert sein Hirn und vermehrt seine Gedanken, die alle nichts taugen. Da, eine Eidechse. Schön. Aber in 10 Jahren möchte ich sie nicht mehr sehen. Dann gibt es andere Eidechsen. Eben. Und du meinst, deine Schrift könnte über deine Zeit hinaus interessieren? Wir reden und schreiben, als wüchse das Schilf nach unten, was es natürlich niemals gibt. Aber was ist unsere Dauer gegen die Dauer des Bauern? Wortschaufeln meinen wir zu haben. Hapi, das göttliche Hochwasser, schreiben wir hin und sagen, seht, wir arbeiten doch. Aber wir müssen kein Feld bewachen und die Steuerinspektoren bewachen uns nicht. Weißt du, was ein Lastesel ist? Weißt du, was ein Lastesel ist, der zusammenbricht und du statt seiner die Last selber tragen musst? Zur Herstellung von feinem Leinen eignen sich am besten die noch grünen Stängel des noch blühenden Flachses. Das ist schön zu wissen. Doch suche 3 Tage nach deinem Ochsen, bis du ihn tot im Sumpf findest, und es ist nicht mehr viel von ihm übrig. Die Schakale haben ihn aufgefressen. So etwa sprach ich zu Psut. Und Psut also, du, Amenhotep, schreibst in das Grab doch nicht, wie es war, lobst, wenn Schande war, und gibst dem Hunger ein Kleid von Überfluss, und eine Schnecke rennt in einem jeden Grab, als wüsste keiner mehr, wie zäh sie auf ihrem Weg dahin glitt. Ich sprach, weiß ich es nicht, dass den Bauern der Schurz vom Leib gerissen wird, der auf den Boden geworfen, gefesselt, ausgepeitscht und zu Tode geprügelt wird, damit die übrigen Bauern den Schmerz im Voraus verspüren? Nehme ich mit ins Grab. Schöne Augenblicke und ein paar Fragen. Die Ewigkeit bleibt uns verschlossen. Ich werde immer nur in einem Haus mit 2 Zimmern leben, sagte ich zu Psut. Ich schreibe dir zu Ehren. Ich schreibe dich in den Himmel hinein. Da ich aus einer Sandkuhle am Meer herkomme, muss ich immer von glücklichen Umständen reden, die mein Leben begleitet haben. Seit mich Hori zu seinem Spielknaben erwählte und mir das Schreiben lernte, nachdem ich Berichte über Expeditionen zu Minen und Steinbrüchen geschrieben hatte, sagte ich zu Hori, ich möchte im Tempel schreiben, den Göttern zum Gespräch, denn sie sagen ja nichts ohne uns. Und von uns möchte ich schreiben. Hori, hast du denn kein Herz, mit dem du reden kannst? Mir sagt mein Herz alles. Nicht nur in meiner Grabkammer soll alles stehen, alles, was ich weiß, alles, was ich empfunden habe, zum Beispiel beim Flug der weißen Gänse, wenn sie kräftig schlagend in den Nil zu fallen drohten und doch so leicht hinter den Bäumen des anderen Ufers verschwanden. Ach, warum tut es weh, daran zu denken? Warum nur, mein geliebter Lehrer Hori, jetzt, wo ich so jung bin und vor dir stehe und deinen Wimpernschlag trinke? Wie wird es erst schmerzen, wenn ich als Alter auf der Grasmatte liege? Die Alten sagen, dass ihnen alles wehtut, wenn sie auf der Grasmatte liegen. Dass sie sich gar nicht umdrehen, obwohl sie Wasser aus dem Krug am Boden trinken möchten. Sie reden vom Körper, aber wehtut vielmehr. Eben alles, was immer das sei. Es ist so vieles in mir, das ich nicht allein ertrage. Ich muss es sagen. Das ist nicht einfach, denn wer bin ich? Wer bin ich, dass ich meine Stimme erhebe und Wünsche äußere in der Mitte der Zeit? Ich mag gern unser Brot, aber nicht so gern, als gäbe es etwas anderes nicht. Einmal ein Fisch, einmal ein Vogel. Wie soll man weiterleben, wenn man nur Brot isst? Wir sehen es ja, die alles essen, leben in den Gräbern weiter. Ich denke aber an den schweren Flug der Gänse. Meinst du nicht, Hori? So sprach ich, Amenhotep, dass man irgendwie mitfliegt, wenn man einmal eine Gans gegessen hat. So sagte ich es auch zu Psut in dieser Gegend da, was ich zu Hori gesagt habe. Ich weiß nicht, sagte Psut. Küsse mich. Im Flug, sagte ich, zerreißt man die dicken Schleier der Mittagshitze. Im Flug könnte ich dem Pharao ganz nahe sein, indem ich über sein Grab fliege. Im Flug könnte ich an dem ewigen Leben des Pharao ein wenig teilhaben. Ein wenig, ganz kurz. Ein Wimpernschlag. Schöne, schönste Psut. So brachte mich mein erster Lehrer Hori über den Bauleiter K. zu meinem Lehrer Amenophis in die Tempelschule von Luxor. Das hieß aber auch Abschied nehmen von Psut. So einer, der den Handwerkern Anweisungen gibt, möchte ich werden, sagte ich zu Psut. Deshalb muss ich von dir gehen. Der Pharao wird mit mir reden. Weißt du, geliebte Psut, was mein Herz so traurig macht? Psut weinte. Mein Herz, sagte ich, ist durchwühlt wie der Schlamm von den Würmern. Ich bringe den schrecklichen Gedanken nicht los, da wir am Nil wohnen und da wir vom Nil leben, was sollte da anderes in unserem Herzen sein als Nilschlamm, der in der Sonne dörrt? Wir sind doch keine Pflanzen des feuchten Schlammes bedürftig. Aber was sind wir dann? Was sind wir dann? Ach, Psut, du bist so blau wie die Nacht. So schön und so blau wie die Nacht. Und ich bin so schwarz. Ach, so schwarz ist dein Amenhotep. Da berührte mich Psut, und wir setzten uns. Reglos hörten wir einem Nachtvogel zu. Seht, blau wie die Nacht. So schön und so blau wie die Nacht. Ja, schreib noch einmal, mein fleißiger Seth. Abgesehen von dem zweiten Ereignis meines Lebens, mir selber, ja, wieder mit Eule, war Psut das Ereignis meines Lebens. Pferd. Pferd. Und weiß dazu. Sie ging an meinem Leben wie der Vollmond auf. Vor ihrem Licht alles schwarz, ein Schatten, Fisch wie Tisch. Ich aß nur noch Bohnen, die zu essen uns nicht erlaubt sind. Auf einmal hatte ich zwei Hauptzimmer, sie und mich, und drei und vier Nebenzimmer, unsere Zukunft. Auch Psut wurde groß und schwarz in ihrem eigenen Licht. Und sie sprach, also sprach Psut zu mir, armen Hotep, am Ufer des nächtlichen Nil. Meinem Vater musste ich zu Diensten sein. Du weißt schon, wenn die Mutter zu ihrer Tochter sagt, stell dich nicht so an. Ich hätte gerne meinen Vater erschlagen. Einmal erschlage ich ihn. Wenn ich einmal einen starken Mann habe, der mich in seine Arme nimmt, oder einen Sohn, der mich liebt. Ihre Majestät sandte mich nach Hatnup, um einen großen Opfertisch aus Hatnup-Alabaster zu holen. Ich musste der Grabbaustelle des Pharao Vorrang einräumen. Das ging von einigen Wochen bis zu einigen Jahren hin. Ich war damals mit Uni befreundet, der die Ämter im königlichen Palast innehatte und auch ermächtigt war, mir einige Gussformen zu überlassen, die schon für die Pyramide Mirenre in seiner Vollendung Verwendung gefunden hatten. Ich musste also im eigenen Land sowie in fremden Regionen mehr herumreisen, als mir lieb war. Wir schliefen in Gemeinschaftsräumen. Doch fand sich immer eine Gelegenheit für Nebentätigkeiten und Nebeneinkünfte. Ich dachte immer an Psut. Ich wollte ihr was bieten. Ein Haus mit vielen Zimmern. Doch Psut wollte mich allein. Wer bin ich? Wer bin ich, sagte ich, wenn ich nicht schreibe? Und sie hieß mich die Geschichten von den zwei Zimmern schreiben. Zwei Familien verstanden sich gut und bauten ihre Zimmer aneinander. Die gemeinsame Küche bauten sie in die Straße hinein. Es gab viel Streit, doch die Gemeinsamkeit siegte immer. Da fielen die Nordbarbaren in unser Land ein und stürmten durch die Straßen. Auch zu den zwei Zimmern an der Straße rasten die Krieger und hielten inne. Hatten sie Hunger? Wollten sie Frauen? Oder waren sie von nackter Mordlust erfüllt? Die Kinder liefen unter die umgestülpten Saatkörbe. Die Söhne versteckten sich in den leeren Getreidekisten, deren Deckel man zuband. Die vollen Getreidekisten öffnete man. Das alles machten die Töchter, als wären die am wenigsten gefährdet. Zuletzt stiegen die Töchter auf das Hausdach und zogen die Leiter nach sich. Da holten zwei Krieger die zwei Ehefrauen auf die Straße und vergewaltigten sie auf der Straße. Der eine Ehemann hielt das nicht aus, lief auf die Straße, seiner Frau zur Hilfe zu eilen, und wurde erschlagen. Der andere Ehemann bangte im Haus. Nun hatte die eine Frau keinen Mann mehr, während der andere Mann seine Frau trösten konnte. So erwies sich die Feigheit des einen Mannes als verdienstvoll und der Mut des anderen Mannes als verwerflich. Die Frucht der Furcht schätzten die Leute nicht, nur seine eigene Frau. Aber die Leute priesen den Mut des anderen Mannes, von dem seine Frau nichts mehr hatte. Die Menschen verstecken sich, sagen die Leute. Die Götter fliegen davon. Scheust du dich, sagte Psut, das in mein Grab zu schreiben? Ich schrieb diese Geschichte in manches Grab, das nach mir niemand mehr betrat. Diese Geschichte ist der Beginn eines Bewusstseins, das wir noch nicht kennen. Nimm das Zeichen für Mann. Davor die stoppende Hand, dahinter den schwingenden Flügel. So habe ich das immer gemacht. Man wird es verstehen. Wir müssen dem Wortlaut immer was anderes hinzufügen. Dabei zu sein und zu spüren, dass man dabei ist unter dem Schuh eines Gottes, der ein Dach gewährt unter dem unendlichen Firmament, einen Schatten und einen Raum, auf das die Glieder nicht merken, wie allein sie sind in ihrer Müdigkeit, mit anderen zusammen seine Aufgabe kennen und Bier trinken. Was gibt es Schöneres? Was Besseres? Nichts. Es ist schön für einen Mann, bei seinen alten Tischgenossen zu sein und Bier zu trinken. Du kennst seinen Namen und schreibst ihn in sein Grab. Der Name ist der einzige Unterpfand für ein Leben nach dem Tode. Die Schrift ist dauerhafter als der Fels der Pyramiden. Die Schrift bleibt mit größerer Sicherheit der Nachwelt erhalten als die in prachtvollen Gräbern eingeschlossenen Mumien. Alle Schätze können fortgetragen werden. Doch wer vermöchte die Schrift zu tragen? Mein schreibkundiger Sehn. Nur wir Schreiber vermögen den Wirrwarr der gesprochenen Sprachen in eine klare Ansicht umzusetzen. Du kennst den unklaren Kauderwelsch, der allein dem Nil entlang gesprochen wird. Wer die Schrift besitzt, besitzt die Sprache. Alles andere ist Geschrei. Das Geschrei ist vielfältig und nichtssagend. Die Schrift ist einheitlich und nicht zu verändern. Gänse. Wenn ich Gänse schreibe, fliegen sie wieder über das Grab des Pharao und verharren über dem Grab des Pharao, obwohl sie fliegen. So werde ich ewig. Unsere Schrift, Bah, ist göttlichen Ursprungs. Alter Mann Amenhotep schreibt: Vergessen ist nicht das Mädchen Psut, dem ich das Wort gegeben, sie zu verewigen, indem ich das Wort geschrieben bei vielen Gelegenheiten, im Tempel wie im Steinbruch und auch auf dem Wasser des heiligen Nil, was freilich eine Sünde ist. Doch die Wege der Erinnerung sind die Wege der Schrift. Wenn sie auch das Wasser schluckt, hat die Göttin sie doch gelesen und rüttelt an der Wasserschlange der Zeit, die sich windet und windet, weil sie von den Buchstaben Bauchschmerzen hat. Nun schreibe Seth, mir, Amenhotep, schreibe der göttlichen Schriftrollen, macht alles Angst, was nicht geschrieben wird. Ich rufe die Herren des Archivs der Gottesbücher an, Seshan, Seshan, die Göttin der Schrift vom Tempel in Abydos. Und Seshan sagt: Meine Hand schreibt ihr langes Dasein als das, was dem Mund des Re entströmt. Die Binsen schreiben die Unendlichkeit. Die Tinte schreibt die Zeit. Das Tintenfass schreibt unzählige Jubiläen. Mit diesem Text wird er sehen. Setzen wir die Tradition fort, dass der Schreiber nicht nur der Erfinder der Schrift, sondern auch der Erfinder von Texten ist. Lass mich einmal lesen, was du geschrieben hast. Du hast einen einzigen Fehler gemacht. Du hast das Zeichen Huhn verwendet für Gans. Als Huhn könnte ich nicht über den Nil fliegen. Verbessere das. Oder willst du die Götter zum Lachen bringen? Mit deinem Zeichen wirfst du die ganze Weltordnung um. Selbst wer geübt ist, kann nicht immer so schnell verstehen wie lesen. Und einem solchen wirfst du das Zeichen Huhn in den Kopf, und er lacht, ist das Lachen unser sei. Die Götter möchten uns um unser Lachen beneiden, damit wir uns einbilden können, das Lachen sei unser. Nur so. Nur so können wir in Zwiesprache bleiben, sagen die Götter. Ich glaube das gerne, geliebte Psut mit den schlanken Beinen, die tief in mein Inneres ragen. Deine Beine durchstapfen meinen inneren Schlamm und zertreten die Würmer. Ich sehe deine Beine hoch bis zum Hügel der Freude, und darüber weiß ich dich, mein Garant, weil in den Himmel ragst du hinein, den Mächtigen. Meine Riesen bist du, von Sternen begrenzt. Nicht muss ich länger warten, dass du kräftiger wirst, im Geist wie in Statur. Wohlgemut könnten wir nun, schmackhafte Psut, über die Erde schaukeln. Deswegen haben wir ja die Götter, dass wir nicht durch den Erdboden fallen. Die Sterne haben uns durchfallen lassen, zu dünn gesät sind sie. So mussten wir auf die Erde fallen, aber die Götter sind dicht, die lassen uns nicht weiter durchfallen. Niemand weiß zu sagen, wohin wir kämen. Stell dir vor, ein Gott, wenn der versagte. Lieber gar kein. Da haben wir auf Geheiß der Götter die Gräber erfunden, worin wir nicht mehr durch die Erde fallen können, wie die Bauern und die anderen Leute mit Dreck an den Körpern. Und die Götter gaben uns den Kult ein, damit sie uns besuchen können, uns trösten können. Denn die Götter wollen eine Ansprache, und wir brauchen sie, damit wir nicht alleine sind, nicht verloren sind, nicht durch die Erde fallen. Habe ich dir schon erzählt, wie mich Seeshan besuchte, heißgeliebte Psut, die Göttin der Schrift, der Tod vom Mond ihre Kraft verlieh? Zeig. Du hast hinter dem Mond geschrieben. Tod ist vom Mond, von vorne wie von hinten. Seeshan hat ein hellblaues Kleid und führt die Hand der Schreiber. Also lass das stehen, hinter dem Mond. Sie fragte mich, ob ich zuhöre. Ich sagte, wenn ich dich nicht hörte, sprichst du ja nicht mit mir. Und sie musste lachen. Seeshan lachte. Also, kannst du Seth auch das mit dem Huhn lassen? Aber ich sage dir heute, niemand wird bei deinem Zeichen Huhn lachen. Und die Zuhörer werden sich nicht daran stoßen, dass ich als Huhn über den Nil fliege, obwohl das ganz unwirklich ist. Niemand hat je ein Huhn über den Nil fliegen sehen, weil das dieses Flattervieh einfach nicht kann. Aber sie hören den Text und sehen das Huhn fliegen. Was ist wirklicher? Unsere Erfahrungen oder unsere Vorstellungen? Sag nichts und lass es so stehen. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Zieh mir die Beine heraus, wenn ich nach hinten umfalle. Ich werde auf einen jeden Fall glücklich sein. Und nicht mehr unglücklich zu sein, erfüllt alle meine Erwartungen an das Jenseits. Schreib an das Ende meiner Papiere meinen Namen, Amenhotep. Und an den Anfang meines Textes schreibst du meine Grabinschrift. Ein jeder 20-Jährige hat mehr erlebt zwischen den Beinen der Frauen als ich. Hätte gern eine Vision gehabt, eine Prophezeiung. Sehe mich durch die Zeiten sitzen und sitzen. Die Krokodile, die mich zerreißen, die Zeiten der Zukunft. Alle Götter habe ich verraten, nur nicht Seeshan. Seeshan. Die Göttin unseres Standes, die den Mond liebt. Ich bin das erste Huhn, das über den Nil fliegt. Ich habe die Schrift erweitert. Ich habe darin Platz gefunden. Du wirst darin Platz finden. Nimm das Zeichen für Haus. Nein, für Grab. Und sage mich zuerst. Nun aber muss ich die Schrift ins Äußerste treiben, damit sie mein Innerstes preisgibt. Ich war ein Schreiber für die Menge. Und bei der Statue meines Schutzgottes Tod, den ich mit größter Hingabe verehre, und bei meinem ersten Lehrer Hori, der mich aus dem Staub meines Dorfes aufgehoben hat, der mich über den Marmorboden des Tempels geführt hat, dass ich so stolz war und immer über diesen Marmorboden gehen kann, auch wenn er zerborsten sein sollte. Und bei Psut, meiner heißen Liebe, die sich freilich nie so erweitert hat, dass sie mich verstehen konnte. Denn zu früh wurde sie von den Krokodilen zerrissen, dass sie nicht mehr sagen konnte, »Huh, wieder Glück gehabt!« Bei allem, was ich aufgezählt habe, muss ich bekennen, ich bin ein Verräter. Alle fragen mich, du bist wer? Und ich antworte, ich bin ein Verräter. Ich habe Pech mit Psut gehabt. Immer irrten ihre Augen hin und her. Für alles, was ich nicht wusste, betrank ich mich mit Bier. Ich ziehe mich zurück in die letzten Fragen. Ich ziehe mich zurück zur letzten Frage. Ich frage mich in dem Bewusstsein mit zwei stoppenden Händen ohne Flügel. Ich frage mich in dem Bewusstsein, dass eine jede Antwort enttäuschend ist. So kann ich nicht sterben. Ich denke an Psut. Ich konnte nicht mit ihr schlafen. Nicht länger wollte sie meine Freude sein. Soll ich hoffen, dass mich dasselbe Krokodil verschlingt, das sie zerrissen hat? Wie sollte man sich das Maß der gegenseitigen Kränkung klar machen, ohne dieses Maß zu vergrößern? Mein Testament? Werft meinen Leib in den Nil. Ein Krokodil, das mich gefressen hat, gefährdet am heutigen Tag keinen lebendigen Menschen mehr. Mein nenne, wen sollten die sättigen? Der Tod erscheint mir heute, wie sich ein Mann wünscht, sein Haus zu sehen. Und nun schreibe zum Abschluss den alten Fluch aus den Pyramidentexten. Gegen alle, die uns nicht mehr erkennen, die uns nur kennen wollen. Schreiber. Das Weltall ist ein kleiner Schwarz, aber darum ist alles Licht. Meine Grabinschrift von Herbert Achternbusch. So, sagte ich mir, das ist also das Ende vom Stück. Und ging durch die verregnete Kaufingerstraße. Wo muss ja der Achternbusch sein? Nur ein wenig Zeit gewinnen, dann kommt der Abstand von selber. Wird die Wunde nicht heilen, so wirst du sie vergessen. Ich dachte aber gar nichts. Das Stück war weg. Nur Ancient und Ancestor waren noch da. Zwei leere Wörter. Positives sage ich mir nur auf Englisch. Die Lebensqual steht mir nur Deutsch zur Verfügung. Ich blickte in eine Seitenstraße. Kirche war aufgeräumt. Wie bei den guten Bildern von Chirico. Auch München kann seine Klarheit haben. Ich werde hier noch alle Welt erleben. Die Anfangszeiten der Kinos passten nicht. Unabgelenkt ging ich zurück. Luft. Ancient heißt alt und Ancestor heißt Ahne. Hatte mich mit Ahnenhotep ein alter Ahne besucht? Ich weiß es nicht. Sicher ist nur, dass es heute um einiges heißer ist. Ich bin allein und sehne mich nach neuen Fantasien. Welches Zeichen? Das Übliche. Mit Traugott Buhre als Amenhotep, altägyptischer Schreiber, und Jens Harzer als Seth, jungägyptischer Schreiber. Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig, Regieassistenz Christiane Klenz, Musik Klaus Buhlert, Regie Jörg Jannings. Produktion Bayerischer Rundfunk 1997. Herbert Achternbusch, der Schriftsteller, Maler, Filmemacher, geboren 1938 in München und dort noch immer wohnhaft mit seiner Familie, arbeitete zunächst als bildender Künstler. 1964 veröffentlichte er seinen ersten Gedichtband. Es folgten Erzählungen, Theaterstücke und Drehbücher. Der Film begeisterte ihn seit den 70er Jahren. Oftmals als filmisches Experiment, wenn er Schauspiel und Regie selbst übernahm. In den letzten Jahren widmete sich Herbert Achternbusch wieder verstärkt seiner Malerei. Hören Sie in einer Aufnahme des Deutschlandfunks aus dem Jahr 1974 die Lesung »Die Stunde des Todes« mit Herbert Achternbusch. Ich dachte daran, wie wir zu dritt auf der Brücke unseres Dorfes standen. Wir sahen den flanierenden Mädchen nach und das war alles, was drin war. Ich weiß, dass ich hiermit eine dämliche Gesellschaft feiere, aber es ist die einzige, die ich jemals geliebt habe. Ich fühle mich nur wohl, wenn ich mich zu ihnen durchringe, zu den damaligen, die die Stadt verachteten, den Staat hassten, die Schule ins Lächerliche zogen, sich von der Arbeit drückten, wo es nur ging, weil sie spürten, dass das Wenigste in ihre Taschen ging, die stahlen, wo sie etwas erwischten. Wo immer es ging, lebten wir den herrschenden Zuständen zuwider, aber mit Vergnügen. Hinter uns war das Feuerwehrhaus. In der Dachrinne wuchs eine Birke. Wir lehnten an dem oberen Geländer, von hier sah man mehr. Das obere Geländer war meistens ramponiert, die Amis fuhren am meisten hin. Unten war die Kegelbahn. Man ging an einem ramponierten Kastanienbaum vorbei, hinein. Die Kegelbahn war dem Bach entlang. Im Bach lag jeder mögliche Dreck. Im Feuerwehrhaus waren die Gemeindewohnungen. Früher hieß es das Armenhaus. Bei Hochwasser warfen die Armen das Kruzifix in den Bach. Auf der Brücke kam uns wenigstens unser Leben so sinnlos vor, als sollten wir Wolken einfärben, die während der Arbeit unter den Händen vergehen. Aber pflichttreu, wie wir erzogen waren, vertrauten wir auch hier darauf, dass es zu keiner Katastrophe kommt. Als wieder einer mit seinem Motorrad 2 Millimeter vor unseren Zehen hielt, wettete ich, dass ich mit seiner Maschine innerhalb einer Stunde 200 Mark von Straubing hole. In Straubing trat ich in einen Tabakladen, wo es auch Spirituosen gab, und wollte mir um meine 2 Mark eine Flasche Wein kaufen, da die Inhaberin gerade einen Geldbeutel in einer Handtasche tat. Sie kehrte mit den Rücken zu, dachte ich mir, gehst hinter die Theke und hältst ihr den Mund zu. Sie wollte mir Herr werden und lief schon der Tür zu, da ich ihr nach bin und sie am Hals gehalten habe. Ich habe sie gewürgt, bis sie leblos zu Boden ging. Ich packte das Geld und hatte 360 Mark. Sie muss dann nicht mehr zu sich gekommen sein. Ich würgte sie mit beiden Händen, weil ich mir dachte, wenn sie davonkommt, komme ich auf. So kam ich nicht auf. Ich war ziemlich klar im Kopf, als ich 160 Mark zurückbehielt. Ich schob diesen Rest abzüglich 100 Mark der lieben Frau zu, damit sie mich nicht verriet, Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Ich denke daran, als man uns Kindheit Millionen toter, ausgemergelter Juden mit der Planierraupe auf die Schulbank schob. Werdet damit fertig, ihr Milchgesichter. Wir Lehrer haben unseren Teil getan. Aber ich hatte ein anderes Bild vom Juden und schiss auf die Moral. Die Juden haben meinem Vater die Zwetschgen geklaut. Und als er ihnen gesagt hat, dass das nicht geht, haben sie ihm den Zwetschgenbaum umgehaut. Sie haben mit den Steinen, mit denen mein Vater die gepachtete Wiese für seine einzige Ziege eingedämmt hatte, den Bach gestaut, damit sie baden konnten. Der Bach überschwemmte die Wiese und das Winterfutter drohte zu verfaulen. Er ging mit schwingender Sense zu ihnen hin und befahl, dass sie das rückgängig machen sollen. Aber sie haben ihn umzingelt, haben ihm eine Jacke übergeworfen, haben ihn gefesselt und an den Füßen gepackt und haben ihn mit dem Kopf durch den Bach geschleift. Dass er sich nicht den Kopf eingeschlagen hat, nicht ertrunken ist, grenzt sowieso an ein Wunder. »Mari, hol die Polizei!« schrie er noch zum Haus hinauf. Im Saal von ihrem Lager sind sie um ihn rumgesprungen und haben gesungen und ihn mit der Sense bedroht und ihm versprochen, dass er den Abend nicht erlebt. Das waren Ostjuden, und ich habe meinem Vater nie klarzumachen versucht, er müsse sie verstehen, denn was die mitgemacht haben. Ich habe immer geschwiegen, wenn mein Vater über sie geflucht hat. Die Polizei rettete noch einmal meinen Vater. Aber beim zweiten Mal wäre er beinahe draufgegangen. Wir waren zu meinem Onkel nach Greising gezogen, weil wir in der Nähe des Judenlagers nicht mehr sicher waren. Einmal ist es ihm auf dem Heimweg Nacht geworden und er ist zum Stangl hinein in Maxhofen und hat sich ein Messer ausgeliehen, weil er sich gedacht hat, dass ihm heute die Juden auf der Ruselstraße aufpassen. Wie er auf der finsteren Straße durch den Wald hinaufschleicht, haben sie ihn überfallen. Mindestens 7 müssen es gewesen sein. Zum Glück ist ein Auto gekommen, vor dessen Licht sie auseinander sind, und einer hat noch aufgeschrien, weil mein Vater wie verrückt um sich gestochen hat, der sich dann in den Höllbach hinunterrollen hat lassen, über den Bach ist und sich in den Heidelbeersträuchern ganz ruhig gehalten hat. Sie haben ihn noch gesucht, haben aber gehen müssen, weil einer andauernd gewimmert hat. Der hat weg müssen, der ist zum Stangl hinein und hat gesagt, dass er auf der Rusel überfallen worden ist. Da hat aber die alte Stanglin schon Bescheid gewusst und hat gesagt, dass sie einen Verband holt, aber sie hat die Polizei angerufen und daraufhin ist das Judenlager von Marienthal weggekommen. Dem Juden hat mein Vater durch die Wange ein Auge ausgestochen, der musste ins Krankenhaus. Wie ein Baum gegen den Wind musste mein Vater Zeit seines Lebens kämpfen, nur um auf einem Bleck zu bleiben. Der Fortschritt wird nicht am Schicksal eines Einzelnen gemessen, sondern an der Menschheit. Und die ist bislang immer erfolgreich gewesen. Allein ihre Zahl beweist das und die wachsende Lebenserwartung. Annemarie zeigte nach Wochen noch kein Zeichen von fraulicher Fadigkeit und Schwere. Sie hatte immer den Elan eines öffentlichen Auftritts. Sie war so groß wie ich und in den Stöckelschuhen war sie größer. Nichts glich ihrem Gesicht an Jugendlichkeit in Gefühl und Ausdruck. Ich zog mir an jenem Montagmorgen nur den Scheitel und ging in einem beige und braun gestreiften Morgenrock und weißen Socken auf die Straße hinunter. Ich hatte noch die Schachtel mit 8 Brasilzigarren eingesteckt. Es war Fasching und man ließ mit Benzin gefüllte Bierfässer den Rosenheimer Berg herunterrollen. Die lodernden Fässer hatten eher was von einem Aufstand. Ich ging in mein Lokal in der Steinstraße, wo man mich schon erwartet hatte. Alle waren ziemlich blau und sie schrien auf, als sie mich erblickten. Meine Frau streifte zwischen den leeren Kästen und den Bettgestellen, die am Straßenrand standen, herum, aber keiner wollte sie kennen. Zuerst aß ich eine Gulaschsuppe und als ich dann mit Annemarie tanzte, sah meine Frau wieder herein. Sie hatte ihr schwarz-weiß kariertes Faschingskostüm unter den Arm geklemmt und sah aus, als wollte sie mitmachen. Andauernd sah sie mich und Annemarie an. Annemarie trug ein enges, schwarzes Kleid mit weißen Flecken und was Gezeichnetes drin. In ihrer Bubikopffrisur steckte eine ziemlich große weiße Rose. Schließlich wurde es mir zu bunt und ich nannte meine Frau eine blöde Henne, die sich schleichen soll. Schließlich verhielt sie sich so demütig, weil ich das am wenigsten ertrug. Schließlich hätte sie auf mich losgehen können. Ich ging dann noch bis zum Eingang und sah ihr nach. Ich dachte, sie würde am Rosenheimer Platz noch in die E31 einsteigen, die gerade wegfuhr. Sie ist dann langsam weggegangen. Ich habe einfach keine Verantwortung gespürt. Ein früheres Lebensgefühl war wie verloren. Meine Gedanken fliehen immerhin, wo ich etwas empfinde. Ich habe getanzt und mir ist nicht zweierlei gewesen. Ich habe Annemaries Kleid angezogen und sie hat in wachsfarbenen Unterrock mit mir getanzt. Ich war jetzt einer von vielen und es war nichts mehr von der Auserwähltheit da, die Mutter Gottes gesehen zu haben. Ich zog auch Annemaries Schuhe an, denen ich zu diesem Zweck die Fersen aufschneiden musste. Ich hätte dann Annemarie noch gerne gesehen, selbst als Leiche. Irgendwo lag sie überflüssig wie eine Weihnachtskerze im Hochsommer rum. Solange ich noch zur Schule ging, war trotz allem im Leben noch eine Zukunft drin. Die letzten Schuljahre kannten allerdings auch keine Zukunft mehr. Da fiel schon was rein in das Jungenleben, wie in einem Garten am Schuttberg, wenn der Schuttberg rücksichtslos größer wird und Flaschen über den Gartenzaun kullern, an dem der Schuttberg längst ansteht und Stühle hineinspringen, ein Klodeckel das Wohnzimmerfenster zerdeppert, im Schlafzimmer eines Tages ein überflüssiges Bettgestell auftaucht, in der Speis plötzlich fremde fette Würmer durcheinander wuhlen und in den Fernseher ein altes Radio gekracht ist und der Mutter statt eines Acrylhemdes plötzlich verstockte Baumwollspitzen unter das Bügeleisen kommen. Das ist das Unverschämte, dass das eigene Mobiliar nicht mehr von dem zu unterscheiden ist, das vom Müllplatz hereinquillt. Das ließ schließen. Ich wollte alles Verkehrte nur noch verkehrt fortsetzen. Ich sah darin eine Chance, der herrschenden Gerechtigkeit auf den Kopf zu treten. In der Schule gab es wenigstens noch Jahreszahlen. Dann hörte der Dezember nicht mehr auf, immer ein paar Tage vor Weihnachten und ein paar Tage nach Weihnachten. Einmal hörte es nicht mehr zu regnen auf, und als die Donau über die Ufer trat, war es das Einzige, was je meinem Willen entsprach, aber es kamen nur 3 Menschen um. Der Bogenbach war jetzt immerhin jemand, der einen Grenzschutzsoldaten verschlang. Der weite Blick über die Wasserwüste nach Westen kann nicht begraben werden. Brandkatastrophen blieben aus und kein Krieg stillte das Verlangen meiner Bildung. Ich kam vom Wald, sprang vom Rad, warf die Tasche, hockte in den Startlöchern, zog im Lauf die Jacke aus und sprintete Schulrekord. Und LKWs des Technischen Hilfswerks, die bei der Hochwasserkatastrophe eingesetzt wurden, zerwühlten unseren Sportplatz, sodass er die nächsten Jahre brach liegen blieb und ich zum ersten Mal in einem meiner Naturtalente verhindert wurde, wie ich später immer verhindert wurde. Als wir am 5.5.55 unter dem Grün der Linde in die Berufsschule gingen, an dem Tag, da dieser Staat installiert wurde, das Produkt ein wenig anderer als die vorherigen und ihnen nicht mehr böse, denn jetzt waren sie nicht mehr die zu kurz gekommenen, sondern dran, da sollte unsere Zukunft besiegelt sein, indem wir nie dran kamen. Ich muss in dem Lokal in der Steinstraße ziemlich betrunken gewesen sein, denn als es zum zweiten Mal lang anhaltend polterte und Bilder von den Wänden fielen und Gläser von den Tischen sprangen und die Leute durcheinander schrien, muss ich die Ausgänge verwechselt haben, denn ich konnte mein Auto nicht finden. Auch von Annemarie keine Spur. Ich musste aber fort, denn der nächste Stoß konnte die ganze Stadt in Schutt und Asche legen. Es waren noch andere Autos geparkt und ich nahm an, dass ihre Besitzer schon tot sind, so wollte ich in ihre Wohnungen steigen und mir einen Autoschlüssel verschaffen. Im ersten Zimmer fragte eine Frau, »Bist du's, Martin?« Ich antwortete, »Mich schickt Martin.« Im selben Augenblick knipste sie die Nachttischlampe an und sah sich mir konfrontiert. Ich schilderte ihr, was sie hier zu erwarten habe und bat sie, mit mir in ihrem Auto die Stadt zu verlassen. Sie musterte mich und sagte, dass ich nur durch das Bad eingedrungen sein konnte. Stimmt's? Richtig, dort fand ich das Fenster nur angelehnt. Sie war eine junge 50erin und schien nicht das zu sein, was man für gewöhnlich als ihresgleichen abtut. Ich verbat es ihr, nach dem Telefonhörer zu greifen. Sie schnauzte mich an, zu verschwinden, als ob mit diesem Tag nicht endgültig die Ära der Schlafzimmerrechte flöten ging. Wenn ich jetzt ging, konnte sie noch die Polizei informieren, die sich noch in Bunkern aufhielt, etwaigen zurückflutenden Massen jeden Übergriff zu erwehren. So ging ich nur zum Schein ein paar Schritte weg, da sie sich auch schon erhob und mich mit einer Vase von hinten bedrohte. Ich packte sie von hinten und drosselte sie von hinten mit meinen gekreuzten Unterarmen. Darauf bot sie mir Geld an, aber ich hatte jetzt nur noch mit ihr zu schlafen im Sinn. Dabei kamen die beiden heftig miteinander ringenden Menschen zu Fall und die Frau verlor die Besinnung. Ich trug die Bewusstlose in ihr Bett und durchsuchte alles nach einem Autoschlüssel. Als sie wieder zu sich kam, stürzte ich mich erneut auf sie und rang sie schwitzend nieder. Im Orgasmus schnellte sie im Bett empor, sodass ich ihr entglitt und zu Boden fiel. Ich verkroch mich unterm Bett und bot ihr meine 270 Mark an, da sie schon ihre Sachen zusammenraffte, mir die Autoschlüssel gab und wir die Treppe hinuntereilten. Wir rasten in Richtung Salzburger Autobahn, weg von den Straßen, in denen blau-schwarze Wolken standen. Außer dem Motorengeräusch war kein einziger Laut zu hören. Sie hieß Marianne. Ich bog in die Ottobrunner Straße ein, wollte irgendwie in Richtung Passau in den sogenannten Saurüssel, wo nach alten Überlieferungen einige Menschen überleben. In Glonn ging uns das Benzin aus. Marianne heulte, dass ich dachte, ein Moped fährt in der Nähe weg, aber keine Spur von einem derartigen Lebenszeichen. Glonn war doch viel zu südlich. Wir mussten uns in Richtung Mühldorf durchschlagen, das hieß, alle glimmernden Ortschaften zu umgehen, denn in deren Bereich war alles verkohlt. Solange wir Grüngürtel fanden, war alles gut, wenn auch der Hunger und Mariannes Gepäck ein Problem darstellten. Wir verfolgten einen Grünstreifen, auch wenn er von unserer Richtung abwich. Schließlich hörte jeder Pflanzenwuchs auf. Aus Mariannes Sachen banden wir uns riesige Schutzschuhe zusammen und schleiften über die trostlose Erde. Als ein Wind aufkam, der uns nach Norden schob, mummten wir uns völlig ein, denn an Nacken und Händen, wo der Wind auf die nackte Haut getroffen war, brannte es ohne äußeres Zeichen. Am Abend des fünften Tages war Marianne sehr schwach und durch Bläue im Gesicht kündigte sich ein Herzversagen an. Ich versuchte, sie zu trösten, indem ich sie fragte, ob sie 5 Wörter zusammenbringt, die mit NF aufhören. 5, Senf, Genf und Hanf brachten wir zusammen. Dann starb sie. Jetzt versuchte ich ein Gebet. Nur, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, kam mir über die Lippen. Ich ließ sie liegen und dachte, das sei der letzte Mensch in meinem Leben. Ich ging weiter und irgendwann hörte es auf. Nur im letzten Augenblick fiel mir der nächste Schritt ein, dass ich in weicher Erde nach Wurzeln grub, dass ich mich in die ausgehobene Mulde legte und ausschlief, dass sich im Traum eine Wiese abzeichnete. Ich sah die Oberfläche der Wiese und spürte mit den Fußsohlen den wechselnd feuchten und trockenen Grund. Ich spürte den Bachlauf, ich spürte die Plätze der Fische, ich spürte den Griff hinter den Kiemen, ich spürte den Stein in der Hand und den Tod des Fisches und die Notwendigkeit. Ich habe auch die nächsten 24 Stunden überlebt, ohne dass es mir das Hirn oder das Herz zerriss. Aber solche Magenschmerzen hatte ich, dass ich nicht aufrecht gehen konnte. Das wird von den Äpfeln gewesen sein, die ich in Brocken verschlungen habe. An einem Baum ohne Laub fand ich eine Menge dieser kleinen Paradiesäpfel, die ohne Übergang auf der einen Seite rot und auf der anderen grün sind, aber angefault waren sie alle. Ich fraß sie außer Atem wie ein Tier ohne Gaumenplatte, das nicht in einem essen und atmen kann. Schlaflos krümmte ich mich unter dem entwurzelten Apfelbaum. »Möchtest du aber in einem Krankenhauszimmer bei Grünlicht liegen?« fragte ich mich. »Du bist ruhig und alles ist weiß und alle Wellen des Krankenhauses, von jedem Schalter knipsen, jedem Wasser ziehen, jedem Schuhtritt, jedem Reiben einer Rosenkranzperle und jedem Zucken im Schlaf, ja, die Wellen jedes Gedankens und jedes nahen Toten machen dich in dem Betonklotz kaputt, lösen dir langsam die Haut vom Fleisch, weil es eine dichtere Masse hat.« Am nächsten Vormittag stieß ich auf einen Fluss und ich nahm an, dass es der Inn war. Drüben sah ich meine Mutter in einem goldenen Dirndl mit türkischem Muster ein weißes Damenrad schieben. Ich fragte mich, ob ich mich zu erkennen geben sollte und schwieg. Einmal sah ich schwarze Panzer auf meiner Seite. Sie waren zusammengesunken wie alte Pilze. Dann traute ich meinen Augen nicht. Eine grüne Anhöhe mit 4 Menschen und 2 Schafen. 2 stritten sich um die Schafe. Offensichtlich wollte ein jeder zu seinem Tier das des anderen, denn mit Recht ergab ein Tier keine Herde, mit der einer der beiden zum Schäfer geworden wäre. Die Polizisten sahen zu. Als die Schäferanwärter aufeinander losgingen, mit Steinbrocken über den Köpfen, erschossen die beiden Polizisten die Schafe. Daraufhin warfen die geprellten Schäferaspiranten die Steine gegen die Polizei und ein Polizist sank tot nieder. Der andere hatte nur ein Bein zermalmt und er erschoss beide Schäfer. Der verwundete Polizist war jung und wusste sicher nicht, was er tat, indem er diesen Beruf ausübte. Ich schlug ihn von hinten ohnmächtig, säbelte ihm das Bein vom Leib, zog über den Stumpf die Haut und vernähte sie mit einem Knochen und einer Sehne, die ich aus einem Schafsbein genommen hatte. Aber als ich in seiner Leiste seine Krawatte löste, mit der ich das Blut abgebunden hatte, spritzte aus allen Nähten das Blut. Als er noch zu sich kam, sah er mich nicht und starb im Grauen. Wer weiß, wie geschwätzig er gewesen wäre. Von einer Steinsammlung, die er vielleicht gehabt hätte, hätte sich viel erzählen lassen über Fundort, Beschaffenheit, Aussehen und Glanz der Steine und was es alles Lästiges über diesen Bereich gab. So betete ich wieder allein voll des Dankes in die unendliche Nacht hinein. Gegrüßt seist du, Maria, und hatte zu essen. Und ich träumte wieder, dass ich in einer Wiese lag und auf den sommerlichen, alljährlichen Kuss von der Mutter Gottes wartete, der mich wieder ein Jahr nähern sollte. Nach dem Kuss plauderten wir, und sie erzählte mir, wie es unseren gemeinsamen Kindern erginge, welche Sprachen sie schon kennten, an welchen Städten sie vorzugsweise Ausgrabungen nachgingen und vieles Ähnliches mehr. Ich würde gerettet werden und mit ihnen spielen, und sie wollten sicher vieles von mir wissen, was früher auf der Erde gewesen sei. Und sie, die allwissende Mutter, legte über ihr ganzes Wissen ein Jungmädchenlächeln. Und dann habe ich gesehen, dass ich in Altötting bin und dass unter dem Schutzmantel der lieben Frau Altötting nicht dem Erdboden gleichgemacht worden ist, so dass noch jedes Haus steht und in einem jeden Zimmer noch die Menschen sind, wie sie immer gewesen sind, bloß sich nicht rühren und wechseln sind und jede Stunde nur einen Ruck von einer ganzen Geste machen dürfen, so dass Jahreszeiten vergehen werden, bis sie vom Schlafzimmerfenster in ihr Bett gelangen. Und was in diesem Zustand Arbeit heißt, kann sich ein anderer ausmalen. Ich jedenfalls wusste, dass ich am Inn war und schlug eine Richtung nach Norden ein, wenn Norden noch stimmte. Aber ich kann nicht die Augen schließen, ohne die Altöttinger zu sehen, und es tut mir leid, dass sie von ihrem Irrglauben so gebrandmarkt werden, aber irgendwie lässt Gott seiner nicht spotten. Das dauert ja Jahre, bis die merken, dass es in der ganzen Stadt nichts mehr zum Essen gibt und bis die verhungern können, die leben ja in die Jahrhunderttausende hinein. Einer stürzt sich aus dem Fenster im 2. Stock, alle Stunden kommt er einen Millimeter abwärts. Wenn wir eine Fallhöhe von 8 Metern annehmen, dann ist er in 33,33333 Tagen unten, kommt überhaupt nicht an, weil da mit den Dreiern nach dem Komma kein Ende hergeht und bis der aufsteht und wieder ins Haus geht, das Fenster so schließen. So treibt Gott die Verehrung einer abstrakten Frau den Menschen aus. Wenn du eine Frau immer nur verehrst, ohne sie jemals zu lieben, dann zeitigt das solche Folgen. Sei ein Mann und will in den Armen einer Frau sterben. Das ist das Leben der Spießer, dass es nicht zu Ende geht. Sie machen aus der Welt ein Unterhosengummiband. Sie stehen am Fenster und zählen die Sterne. Aber die ewige Frau, die sich die Sterne nur um den Kopf garniert, liegt im Bett und will dich ins Ohr beißen. Sie überkommt mich und flüstert mir unter ihrem Haar zu, dass ich an keiner geistigen Verirrung leide. So sehnt es mich nach der Mutter Gottes Tag und Nacht. Hast du mit ihr eine Stunde geschlafen und wirst du am Morgen wach, so bist du allein und frei. Herbert Achternbusch las sein Werk »Die Stunde des Todes«. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks aus dem Jahr 1974. Unser Tipp für die Ostertage: am Ostersonntag und Ostermontag, jeweils um 18.30 Uhr, hören Sie »Die Wolfshaut« von Hans Lebert in der Bearbeitung von Helmut Peschiner und der Regie von Robert Matejka. Der 1960 veröffentlichte Roman spielt in Schweigen, einem entlegenen österreichischen Dorf. Ein Matrose kehrt nach Jahren in seinen Heimatort zurück. Er findet eine verschworene Gemeinschaft vor, die ungern über die Vergangenheit spricht. Sobald einer den Mut hat, über den Fluch zu reden, der angeblich auf dem Dorf liegt, muss er sterben. Hey! Wer lungert denn dort herum? Der Matrose! Ja, warum nicht? Was treibst du denn hier? Du spionierst wohl. Ihr seid nicht so wichtig und interessant, dass einem so etwas einfallen könnte. Möchtest du nicht mit den Weibern tanzen? Ich schau mir lieber den Mond an. So, so. Das ist wichtig? Es macht mir Spaß. Dann schau ihn dir an und leg mich am Arsch. Drinnen stimmten sie wieder ein Soldatenlied an. Jedoch es wurde nur noch ein blödes Gelalle. Und auch das Maurerklavier begleitete falsch. Plötzlich traf Hans Höller den Fuchsenschneider mit einem gehässigen Blick. Dieser starrte zurück. Na? Na? Na was? Was ist jetzt? Jetzt verlot! Geh du Herumtreiber! Jetzt Faulpelz, komm her! Danke, lieb, hör auf! Was ist an? Ach, los! So! Da hatten sie sich schon. Stühle stürzten um, Glas zersplitterte. Die beiden Burschen waren bereits ein Knäuel. Hätte sie nicht Ukrutnik getrennt, sie hätten mit Wollust einander die Schädel zertrümmert. Und es wäre endlich einmal etwas geschehen. Immerhin, es gab das Signal zum Aufbruch. Als einer der Ersten verließ Hans Höller das Haus, hatte sich auf seine Maschine geschwungen, gab Gas und sauste los. Der Matrose war an den letzten Gehöften der Ortschaft vorbei. Was beunruhigte ihn? Er blieb bei der Abzweigung, die steil bergan zu seiner Hütte führte, stehen und lauschte. Das Geräusch schien vom Ziegelofen herzukommen. Und als er näher und näher kam, entdeckte er das Motorrad. Heda, ist da jemand? Und plötzlich sah er den Mann. Er stand abgewandt, reglos an einem der Fenster. Klammerte sich in schlaffer Haltung an das Gemäuer. Du! Der Matrose tappte die Hände voraus in die Dämmerung, stieß unvermittelt gegen den Körper des Mannes. Er zündete ein Streichholz an. Es starrten ihm blicklos die Augen Hans Höllers entgegen, aufgerissen vom Tod. Das war der erste Schlag aus dem Dunkel. Herzschlag, nannte es der Amtsarzt, der Hans Höllers Leichnam untersuchen musste. Fünf Halbe und sieben Schnäpse hat er getrunken. Und eine Stunde später war alles vorbei.